geht's gut. So gut. Ja. Eigentlich habe ich nichts, um's mir von der Seele zu schreiben. Sie sagten mir, ein MC muss ein bisschen übertreiben, um gehört zu werden und um eure Gunst zu fighten. Alle Mörder sterben, ihr müsst mich um meine Kunst beneiden. War das genug Übertreibung? Attention, attention. Ich kann mich in diesen Zeilen auf das Reale beschränken. Denn während ich das sage, verhungern so viele Menschen. Andere bringen gerade ihr Tafelsilber zum Glänzen. Es ist schon paradox, wir haben Probleme, die keine sind. Spenden Geld, damit wir mit uns selbst im Reinen sind. Schieben das Schlechte dieser Welt in die unterste Schublade. Denn aus dem Blick ist aus dem Sinn ist keine Frage. Wir haben's zu dick und sind bestimmt in der glücklichen Lage. Virtuelle Realitäten sind groß im Kommen diese Tage. Schon auf der nächsten Cebit können wir aus der bösen Welt fliehen. Den Schnupperkurs im Paradies muss man sich erst verdienen. So trennt Geld wie schon immer Weizen von der Spreu. Seit Menschengedenken ist in dieser Beziehung nichts Neues. Werden Kriege geführt, es geht um Bodenschätze und Geld. Und du fragst mich, ob mir mein Leben, wie es ist, gefällt. Klar geht's mir gut, ich kann mich echt nicht beklagen. Wenn Leute zu mir kommen und nach meinem Problem fragen. Ich hab alles, was ich brauche, um hier glücklich zu sein. Doch bei dem Elend auf der Welt vergesse ich, was ich mein. Klar geht's mir gut, ich kann mich echt nicht beklagen. Wenn Leute zu mir kommen und nach meinem Problem fragen. Ich hab alles, was ich brauche, um hier glücklich zu sein. Doch bei dem Elend auf der Welt vergesse ich, was ich mein. Eigentlich hab ich nichts, um's mir von der Seele zu schreiben. Ich fühl mich wohl in meiner Haut, seh nur die anderen leiden. Hol mir ein Bier aus dem Kühlschrank, während sie um Wasser streiten. Wenn ich's nicht mehr sehen will, schalte ich vom Ersten zum Zweiten. Der Fernseher, ein Tor zur Welt. Und wenn's uns nicht gefällt, dann wird die Glotze einfach für ein paar Stunden abgestellt. Ja, es ist einfach, dem Leid aus dem Weg zu gehen. Wir können nicht wissen, was Not ist, weil wir höchstens aus Neid stehlen. Vielleicht sehen wir ein hungerndes Kind, werden Paten, zahlen 10 Euro im Monat und vollbringen gute Taten. Wir beruhigen das Gewissen und fühlen uns wieder gut. Die erste und die zweite machen der dritten Welt Mut. Der Bogen ist gespannt, wir nennen es Solidarität. The world is one. Aber es ist schon zu spät, nur sehr wenige haben begriffen, um was es geht. Wenn die Kriegsmaschinerie wieder über das Land fegt, wir müssen Angst haben, wenn wir in Züge steigen. Lassen uns auf Auslandsflügen von Sky Marshals begleiten. Bei unseren ganzen Sorgen sollten wir noch mehr tragen, weil wir im Gegensatz zu anderen viel zu wenige haben. Klar geht's mir gut, ich kann mich echt nicht beklagen. Wenn Leute zu mir kommen und nach meinen Problemen fragen. Ich hab alles, was ich brauche, um hier glücklich zu sein. Doch bei dem Elend auf der Welt vergesse ich, was ich mein. Klar geht's mir gut, ich kann mich echt nicht beklagen. Wenn Leute zu mir kommen und nach meinen Problemen fragen. Ich hab alles, was ich brauche, um hier glücklich zu sein. Doch bei dem Elend auf der Welt vergesse ich, was ich mein. Eigentlich hab ich nichts, um's mir von der Seele zu schreiben. Ich werd wohl immer Bürger eines Industriestaates bleiben. Ich kann noch so viele Berichte im Fernsehen ansehen. Niemals werde ich wirklich Menschen aus Palästina verstehen. Wahrscheinlich werde ich auch nie wissen, was Todesangst heißt. Oder wie es ist, wenn man eine Granate nach mir schmeißt. Ich hab zwar Angst um meinen Job und die wirtschaftliche Lage und vor der ganzen nationalsozialistischen Plage. Doch das alles sind Peanuts auf dieser riesengroßen Welt. Wir sollten froh sein, weil uns unser Leben so gefällt, wie es ist. Auf der Welt ist viel Mist, wir kahren ihn aus den Köpfen, aber das Leben bleibt trist. Das Multimedia-Vergnügen holt uns aus dem schlechten Traum mit 16:9 DVD und Dolby Surround. Unser Leben ist lebenswert, durch Medien bestärkt, werden nicht Helfer der Welt, sondern Stars verehrt. Etwas läuft hier verkehrt, doch was soll's, ich erfreu mich einfach an meinem Tisch aus Mahagoniholz. Ich hab alles, was ich brauch, um hier glücklich zu sein. Es geht mir spitze, die Welt könnte nicht schöner sein. Klar geht's mir gut, ich kann mich echt nicht beklagen. Wenn Leute zu mir kommen und nach meinen Problemen fragen. Ich hab alles, was ich brauch, um hier glücklich zu sein. Doch bei einem Elend auf der Welt vergesse ich, was ich mein. Klar geht's mir gut, ich kann mich echt nicht beklagen. Wenn Leute zu mir kommen und nach meinen Problemen fragen. Ich hab alles, was ich brauch, um hier glücklich zu sein. Doch bei einem Elend auf der Welt vergesse ich, was ich mein. Klar geht's mir gut, ich kann mich echt nicht beklagen. Wenn Leute zu mir kommen und nach meinen Problemen fragen. Ich hab alles, was ich brauch, um hier glücklich zu sein. Doch bei einem Elend auf der Welt vergesse ich, was ich mein.